So, nachdem wir schon den einführenden Vortrag von Michael gehört haben, besteht nun meine Aufgabe darin, etwas Erhellung in die verschiedenen Manuskripte zu bringen, die Marx uns hinterlassen hat. Michael hat ja in seinem Vortrag schon einige genannt von diesen Manuskripten und vielleicht ist das jetzt dem oder jener nicht ganz nun geläufig, welche Manuskripte es nun gegeben hat. Und deshalb werde ich jetzt also einen kurzen Überblick darüber geben und dabei zweitens dann auch nochmal einordnen, wo wir die Texte des Rieders verorten sollen. Also auch Michael hat ja immer schon gesagt, das ist der Text oder der Text und hat dann mal gesagt, das ist aus dem sechsten Kapitel. Nun könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder hier im Raum weiß, was das sechste Kapitel ist. Also das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, diejenigen, die mich kennen, die wissen das, dass ich natürlich etwas noch zu dieser Ausgabe, also zu dieser Marx-Engels-Gesamtausgabe und zur Marx-Engels-Werkausgabe sagen möchte, damit also auch jeder nochmal weiß, worin der Unterschied besteht. Denn wir haben ja im Rieder auch Texte ausgewählt, sowohl aus der MEW als auch aus der MEGA. Und warum wir das gemacht haben. Also gucken wir uns mal an, welche Texte Marx hinterlassen hat. Und Marx beginnt seine ökonomischen Studien während seines Aufenthalts in Paris Ende 1843 bis zum 1. Januar 1845 hat er dort gelebt. Er musste aus Deutschland emigrieren und war also in einer Pariser im Zentrum von Paris gewohnt, aber es war eine deutsche Community dort. Also es gab andere Denker, Dichter, Heinrich Heine, Arnold Ruge und andere, die also auch in Paris in dieser Zeit gelebt haben. Und Marx sah es als seine Aufgabe an, sich ja, mit der Literatur zu beschäftigen. Und so hat er bedeutende Ökonomen, Historiker, deren Bücher studiert, und zwar in französischer Sprache. Das heißt, ich habe hier einige Namen mal angeführt: Jean-Baptiste Say, Adam Smith, David Ricardo, James Mill, Destutt de Tracy und Friedrich List. Einige Namen sind vielleicht bekannt, David Ricardo oder Adam Smith. Marx hat also in dieser Zeit die französische Übersetzung gelesen. Also er konnte ganz gut Französisch, er hat Französisch gelernt, naturgemäß. Er ist ja in Trier geboren, dort aufgewachsen. Also er hat ziemlich gut Französisch lesen können. Die englische Sprache hat er dann erst gelernt, als er in der Emigration in London gelebt hat. So, und in dieser Zeit fallen also die ersten Ausarbeitungen von Marx, die uns überliefert sind unter dem Titel Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. Er hat die natürlich nicht so bezeichnet, sondern er hat in drei Heften hat er also einige Notizen hinterlassen, wo er jetzt sozusagen seine Studien in einer geordneten Art und Weise versucht hat zusammenzufassen. Diese ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die also im Sommer 1844 entstanden, sind also, wie gesagt, zum ersten Mal sozusagen der Ausdruck einer Zusammenfassung dieser Studien. Und da kommt auch zum ersten Mal der Fetischbegriff vor. Ich habe hier mal ein Zitat herausgesucht, wo also das zum Ausdruck kommt. Michael, der hat vorhin darauf hingewiesen, dass also in dieser Frühphase, also vor dem Manifest, vor der Abfassung des Manifests der Kommunistischen Partei, sich Marx stark mit einer starken Religionskritik beschäftigt hat. Und das kommt auch in diesem Zitat hier etwas zum Ausdruck. Es kommt in dieser Zeit kritisiert Marx sehr oft also die Religion, die Katholiken bezeichnet er als die Fetischdiener der Religion. Also er setzt sich sehr stark damit auseinander. Und hier kommt dieser Begriff des Fetischdieners nicht im Hinblick auf die Religion, sondern er wendet ihn jetzt an auf den Glanz, den sinnlichen Glanz der edlen Metalle, von dem man geblendet ist, und bringt das also hier in einen ökonomischen Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang taucht eben auch zum ersten Mal der Begriff des Fetischismus auf. Noch wichtig ist zu erwähnen, dass Marx in dieser Zeit, nämlich Ende August 1844, Friedrich Engels näher kennengelernt hat. Engels war auf der Durchreise von Manchester nach Elberfeld und kam also in Paris vorbei und besuchte Marx. Und die beiden haben also 10 Tage miteinander diskutiert und eine ganze Menge Flaschen Rotwein geleert. Das war ganz gut möglich, weil Marx' Frau, die Jenny, war mit der Tochter, die auch Jenny hieß, nicht in Paris, sondern bei ihrer Mutter in Trier, sodass die beiden Herren also durch Paris gezogen sind und sich über die Weltprobleme ausgetauscht haben. Später hat also Engels es so formuliert, dass sie in dieser Zeit viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben, und seitdem waren sie also auch sehr eng befreundet. So, dann überspringe ich jetzt mal einen Zeitraum von einigen Jahren. 1850 befindet sich also Marx in London. Nachdem er also eine Zeit lang wieder in Deutschland war, musste er nach der Revolution von 1848-49 emigrieren und ging nach London. Und in London beginnt er erneut mit ökonomischen Studien. Von 1850 bis 1853 beschreibt er insgesamt 23 dicke Hefte mit Exzerpten aus den Schriften vieler, vieler Ökonomen, Historiker, Philosophen. Und in dieser Zeit lernt er auch sehr intensiv Englisch. Also er studiert jetzt die Literatur im Original. Und er beginnt, er muss ja auch ein bisschen Geld verdienen, also das war nicht ganz so einfach, die Lebensumstände zu jener Zeit. Und er nimmt dankbar den Auftrag an, für die New York Daily Tribune Artikel zu schreiben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in Marx' Leben in den 1850er Jahren. Er hat also über 400 Artikel für die New York Daily Tribune geschrieben und damit den Lebensunterhalt seiner Familie verdient. Diese Artikel sind doch ganz tiefgründige Analysen der Politik und der Wirtschaft jener Jahre, und es ist durchaus nachlesenswert, was er da geschrieben hat. 1857-58 tritt eine ökonomische Krise ein, die erste Weltwirtschaftskrise bricht aus, und Marx setzt sich daran, um diese Krise zu analysieren. Er legt sich parallel 3 Hefte an, in denen er die Konjunkturdaten sammelt, also ein Heft für Frankreich, ein Heft für die Handelsbilanzen und ein Heft, wo er den Produktenmarkt analysiert. Und in diesen sammelt er also Zeitungsausschnitte, stellt Statistiken zusammen, gewinnt er also einen ganz genauen Überblick über den Verlauf der Krise. So, und in dieser Zeit beginnt er auch parallel zu schreiben ein ganz wichtiges Manuskript, was uns allgemein geläufig ist unter dem Titel Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Dieses Manuskript entsteht also parallel während dieser Krisenprozesse 1857-58. Und im Ergebnis dieser Niederschrift fertigt dann Marx ein erstes Heft, wie es bezeichnet wird, an, über Ware und Geld, welches 1859 unter dem Titel Zur Kritik der politischen Ökonomie veröffentlicht wird. Darauf hat Michael vorhin schon mehrfach zur Kritik erwähnt. Jetzt wissen wir also 1859 im Ergebnis dieser Studien von 57, 58. Danach beginnt Marx, ein neues Manuskript zu verfassen, innerhalb von 2, 2,5 Jahren. Schreibt er 23 Hefte voll, ein also doch sehr großes Manuskript. Und dieses Manuskript bezeichnen wir als den zweiten Entwurf des Kapitals. In ihm sind also bereits die Themen aller drei künftigen Bände des Kapitals enthalten, einschließlich der Kritik der Theorien zur politischen Ökonomie. Also das, was wir oder was bekannt ist unter dem Titel Theorien über den Mehrwert. Die gehören also auch in dieses Manuskript von 1861-63 hinein. So, und damit war dann der Marx immer noch nicht fertig, um den ersten Band des Kapitals herauszubringen. Er setzt also erneut an, um alle drei Bände im Manuskript fertigzustellen. Er sagt also, ich möchte nicht den ersten Band veröffentlichen, bevor ich nicht alle drei Bände des Kapitals im Entwurf vorliegen habe. Und in den nächsten Jahren, also bis zum Erscheinen des ersten Bandes, fertigt er also den dritten Entwurf des Kapitals an. Und zum ersten Band, da gehört dazu das sogenannte sechste Kapitel Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, das er dann in die Druckfassung des ersten Bandes nicht aufgenommen hat. Also das ist das, was Michael vorhin als Resultate bezeichnet hat. Das gehört also hier rein und wir haben daraus einen Text in den Reader aufgenommen. Also den Text 3. Und wir haben in dem Reader die Texte 4 und 5. Diese Texte stammen aus dem Manuskript des dritten Bandes, welches also auch in diesem Zeitraum entstanden ist. Also wir haben diese drei Texte, 3, 4 und 5, sind also aus dem dritten Entwurf des Kapitals, also aus den Jahren 1863 bis 67. Wer das detailliert nachlesen will, wann was geschrieben worden ist, findet das in der Mega bzw. in dem kleinen Bändchen Kapital 1.1. 1867 erscheint der erste Band des Kapitals und erstaunlicherweise gibt es in diesem Band einen Anhang, der heißt die Wertform. Was hat es damit auf sich? Also während der erste Band zum Druck vorbereitet wurde, die Druckbogen Marx zugesandt wurden, sandte Marx parallel die Druckbogen an seinen Freund Friedrich Engels. Und er hat das durchgelesen und hat gesagt, er versteht am Anfang gar nichts. Er hat, und Engels meinte, es wäre gut, wenn du den Anfang des Kapitals in einzelne Paragraphen und Abschnitte untergliedern würdest. Daraufhin hat also Marx, das Buch war so gut wie fertig, hat er also einen Anhang verfasst mit dem Titel Die Wertform und er hat in diesem Anhang detailliert sozusagen die einzelnen Wertformen aufgelistet und erklärt. Da gibt es einen Paragraphen, der heißt, die einfache Warenform ist das Geheimnis der Geldform. Da ist also vom Fetischcharakter der Ware in diesem Titel noch nicht die Rede. Erst in der zweiten Auflage von 1872 war er nunmehr gezwungen, diesen Anhang in den Haupttext zu übernehmen. Das heißt, er hat das ganze erste Kapitel überarbeitet und neu strukturiert. Und da taucht also zum ersten Mal der Punkt, viertens, der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis auf. Das ist also, wir haben also jetzt Texte aufgenommen, den Text 1, das ist also dieses Kapitel und auch der Text 2, stammen praktisch von der Textgrundlage aus der zweiten Auflage von 1872. Also wir müssen uns immer verdeutlichen, wir haben Texte aus verschiedenen Entstehungszeiträumen in unserem Reader. Später hat Marx, nachdem er an der Redaktion der französischen Ausgabe, an der Übersetzung beteiligt war, auch dort weitere Umarbeitungen vorgenommen, hat er an weiteren Manuskripten zum zweiten und dritten Band gearbeitet. aber zu seinen Lebzeiten erschienen diese Bände ja bekanntlich nicht mehr. Übrigens habe ich hier ein Widmungsexemplar als Abbildung mitgebracht, welches im Frühjahr diesen Jahres von Sotheby versteigert worden ist für einen horrenden Preis von über 100.000 Pfund. Wir wissen nicht, wer das gekauft hat. So, also wie gesagt, das Kapital blieb zu Lebzeiten von Marx unvollendet. Engels war es dann, der nach Marx' Tod zunächst den ersten Band des Kapitals in einer neuen Auflage 1883 und dann noch einmal in der vierten Auflage 1890 herausgebracht hat und den zweiten und den dritten Band des Kapitals fertiggestellt hat. Dabei legte er also die Marx'schen Manuskripte natürlich zugrunde, musste aber eine Bearbeitung dieser Manuskripte vornehmen. Er musste für den zweiten Band einzelne Manuskriptteile auswählen, sie zusammenstellen, damit sie also ein Buch ergeben. Und für den dritten Band hat Engels das Manuskript von Marx aus dem dritten Entwurf des Kapitals, also aus der Zeit von 1863 bis 65 zugrunde gelegt. Soweit jetzt erst einmal dieser Überblick über die einzelnen Manuskripte und die Einordnung der Texte, die wir haben. Jetzt haben wir noch zwei verschiedene Textsorten in unserem Reader. Einmal aus den MEW-Bänden und einmal aus den Megabänden. Das ist nun einmal dem geschuldet, dass von den Manuskripten dass nicht alle Manuskripte von Marx in den MEW enthalten sind und also vor allen Dingen nicht das Manuskript zum dritten Band des Kapitals. Daher haben wir die Überlegung gehabt, dass wir sowohl Texte als aus der MEW und auch aus der Mega auswählen. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal kurz darauf hinweisen, um was für Texte es sich dabei, also um welchen Texttyp es sich dabei handelt. Also bei der MEW haben wir eine Studienausgabe, in der die Werke, Schriften und journalistischen Arbeiten und Briefe von Marx und Engels enthalten sind, jedoch in ausgewählter Form. Das heißt, in den erschienenen 43 Bänden der MEW ist nicht das Vollständigkeitsprinzip verwirklicht. Alle Texte werden in deutscher Sprache und in modernisierter Sprache wiedergegeben. Und die Textgrundlage ist die letzte Fassung. Was heißt das? Das heißt konkret, für den ersten Band des Kapitals ist in der MEW die vierte deutsche Auflage, die Engels 1890 herausgebracht wird, genommen worden. Also nicht eine dieser Vorfassungen, von denen ich eben sprach, sondern die vierte deutsche Auflage des ersten Bandes. Im Unterschied zur Mega, in der alle Texte von Marx und Engels und jeder noch so kleine Schnipsel, den Marx oder den Engels hinterlassen hat, aufgenommen werden und auch kommentiert werden. Weiterhin enthält die Mega, was ganz interessant und wichtig auch ist, die Briefe nicht nur von Marx und Engels, sondern auch die Briefe, die die beiden erhalten haben. Und das ist eine ganze Menge. Beide haben etwa 4000 Briefe geschrieben, erhalten haben sie, also jedenfalls die, die wir haben, etwa 10.000 Briefe. Der Textkorpus ist also unheimlich größer und deshalb wird die Mega insgesamt einmal 114 Bände umfassen. Von diesen 114 Bänden liegen jetzt 59 Bände vor. Also man kann schon eine ganze Menge studieren. Und was für uns jetzt wichtig ist für den Kapitalkurs, dass die zweite Abteilung, das Kapital und Vorarbeiten, in der alle Manuskripte beginnend von den Grundrissen enthalten sind und alle Ausgaben und Auflagen des Kapitals, dass diese Abteilung im nächsten Jahr abgeschlossen vorliegen wird. Das heißt, wir sind in der Lage, all die Manuskripte, die ich hier erwähnt habe, beginnend von den Grundrissen, innerhalb der Mega nachzulesen und nachzuvollziehen. Das müssen wir immer wissen, wenn wir jetzt also diese unterschiedlichen Texte haben, wo, also wir werden jetzt konfrontiert werden, dass die Texte, die wir aus der Mega genommen haben, natürlich in der Originalsprache und auch in der Orthographie jener Zeit abgedruckt sind. Das heißt also, es ist ein Unterschied zwischen den MEW und der Mega, was also auch die Orthographie und die Originalsprachigkeit bedeutet. Ja, ich bin fertig. Wenn ich jetzt nicht noch Storys erzählen soll, bin ich fertig. Also ich hoffe, dass das soweit jetzt erstmal klar ist. Wenn es jetzt also noch Fragen gibt zur Einordnung, dann können wir darauf nochmal gerne eingehen.